Ich möchte wissen, ob wir die Regenbogenjuwelen stellen könnten. Was hast du gesagt? Ich sagte, ich möchte wissen, ob wir die Regenbogenjuwelen stellen könnten. Das heißt, wenn wir Diebe wären. Aber das sind wir nicht. Juwelendiebstahl ist riskant. Man wird gejagt und abgeknallt. Im Übrigen halte ich es mit dem alten Spruch, ehrlich wert am längsten. Sehr richtig. Du meinst die Edelsteinsammlung im Petersen-Museum. Petersen-Museum? Wo ist das denn? Auf einer Anhöhe bei Hollywood. Ein alter Bau, der dem Ölmillionär Jonathan Petersen gehört hatte. Er hat das Haus der Öffentlichkeit als Museum hinterlassen. Die Schmuckausstellung wird von der japanischen Firma Nagasami finanziert und wandert durch ganz Amerika. Interessant sind die Regenbogenjuwelen, Edelsteine, die so angeordnet sind, dass sie in allen Regenbogenfarben funkeln. Die Steine sind jeweils Tausende von Dollars wert. Als Kollektion haben sie Millionen wert. Ja, und dann gibt es da noch einen goldenen Gürtel, besetzt mit Smaragden. Er wiegt über 6 Kilo. Früher war er im Besitz des japanischen Kaiserhauses. Du spinnst, Just. Solche Schätze kann keiner stehlen. Die sind bestimmt so scharf bewacht wie ein Banktresor. Sogar noch schärfer. Im Raum befinden sich ständig Aufseher. Die Sammlung wird über eine Fernsehkamera ununterbrochen überwacht. Nachts wird der Raum mit einem Gitterwerk aus unsichtbaren Strahlen durchschossen. Wird einer der Strahlen unterbrochen, löst dies ein Warnsignal aus. Außerdem sind in das Glas der Schaukästen dünne Drähte eingelassen, die ebenfalls mit dem Warnsystem verbunden sind. Also kann sie auch keiner stehlen. Ja, aber sie verleiten dazu, nicht? Ja, was heißt hier verleiten? Wir beschäftigen uns mit der Aufklärung vom Verbrechen und nicht mit ihrer Planung und Ausführung. Nur haben wir zurzeit keins aufzuklären. Und wenn wir herausfinden, ob man die Nagasami-Sammlung stehlen könnte, werden wir wertvolle Erfahrungen für die Aufklärung künftiger Juwelendiebstähle sammeln. Damit verschwenden wir doch nur die Zeit. Es würde sich eher lohnen, wenn wir uns mehr im Tauchen übten. Ganz meine Meinung. Gehen wir zum Tauchen. Also, 2-1, Justus. Du bist überstimmt. Heute ist im Museum Tag der Jugend. Wer unter 18 ist, kommt zum halben Preis rein. Pfadfinder in Uniform samt Gruppenleiter haben freien Eintritt. Uniform haben wir keine. Also das ist nichts für uns. Aber wir haben uns was verdient, weil wir Onkel Titus geholfen haben. Das ist doch die Gelegenheit, nach Hollywood zu fahren und dem Museum einen Besuch abzustatten. Ich habe das Gefühl, dass wir überstimmt werden. Und zwar 1-2. Mann, ich wüsste schon, wie man den Raubzug anstellen müsste. Juwelen sind Steine, nicht? Na, und was macht man mit den Steinen? Unter dem Mikroskop untersuchen? Nach Blechdosen werfen? Mit der Schleuder abschießen. So könnte man die Steine stehlen. Einer zerschlägt den Schaukasten mit den Juwelen, zieht eine Schleuder raus und schießt die Steine durchs offene Fenster. Seine Komplizen fangen sie draußen auf und dann machen sie sich aus dem Staub. Großartig! Der Plan hat 2 Schwachstellen. Erstens, die Komplizen könnten mit der Beute entkommen, aber einen würden die Aufseher festnehmen. Und dann lassen sich die Steine nicht mit der Schleuder durchs Fenster schießen, weil... Nun sag schon warum! Ja, warum? Ich fand die Idee nicht übel. Weil das Petersen-Museum gar keine Fenster hat. Ich will mir erst ansehen, wie das Gebäude angelegt ist. Nehmen wir uns mal die Außenseite vor. Hier gibt es wirklich keine Fenster. Sag ich doch. Oh, hoppla. Entschuldigung. Bob hatte aus Versehen einen Pfadfinder umgerannt. Der Kleine rappelte sich auf, grinste fröhlich und enthüllte dabei einen blinkenden Goldzahn. Oha, schaut euch das an. Was denn? Ich sehe hier nur die Hinterfront von dem Bau. Da, die Drähte. Die ganzen elektrischen Leitungen zweigen von einem Mast ab und führen von der Ecke hier in einem Kabelschrank ins Haus. Den könnte man leicht durchtrennen. Wer sollte denn daran Interesse haben? Einbrecher. Das Alarmsystem wäre nicht betroffen, es hängt ja nicht dran. Aber... ein schwacher Punkt wäre es doch. Ach, kommt. Wir gehen mal rein. Immer den Pfeil nach, bitte sehr. Seht mal, wie die Bilder aufgehängt sind. Jedes ist von hinten unsichtbar an der Wand befestigt. Früher hängte man Bilder mit langen Drähten an Simsen dicht unter der Decke auf. Hier könnt ihr noch die Simsen sehen, die dazu dienen, als Mr. Peterson hier wohnte. Warum wurden die Fenster dicht gemacht? Ich denke, um eine Klimaanlage einzubauen. Wenn Temperatur und Feuchte konstant bleiben, kommt das der Erhaltung der Gemälde zugute. Hoppla! Verzeihung! Ah, guten Tag, Mr. Frank. Kennen wir uns denn? Das Pummelchen vom Fernsehen. Sie waren damals in 4 Teilen dabei. Wissen Sie noch? Das Pummelchen? Natürlich. Nur passt der Name heute nicht mehr. Wäre nett, etwas zu plaudern, aber es ist Zeit für meinen Auftritt. Auftritt? Passt auf. Das gibt einen Riesenspaß. Da ist ein Aufseher. Oh, bitte, Herr Inspektor. Ja, was ist denn? Mir ist so schlecht. Oh, bitte Wasser. Oh. Was ist denn das? Wo haben Sie den Edelstein her? Hey, stehen bleiben! So, Mister, nur mal raus mit der Sprache. Das Licht ist aus. Das Licht, was ist denn Licht? Sag mal ans Mittelkasten. Die anderen sorgen dafür, dass keinen Saal verlässt. Chef, ich stecke in einer Kinderschar. Ich komme nicht durch. Versuch's trotzdem. Die Juwelen! Darauf hat's einer abgesehen. Ja, es ist ein gut organisierter Juwelenraub. Wir müssen zum Haupteingang und die Tür aufhalten, wenn sie sich davon machen wollen. Vielleicht gibt es noch einen Ausgang. Wir müssen es drauf ankommen lassen. Wir machen. Das Licht geht wieder. Alle Waffen nach draußen. Den Leuten hinaushelfen. Aber niemand darf weggehen. Was ist nur los? Hier waren sicher Einbrecher am Werk, aber ich... Sie bleiben hier. Wir haben ein Wörtchen zu reden. Er hat sicher nichts damit zu tun, aber er wird einige Fragen beantworten müssen. Ich möchte wissen, was die Diebe erbeutet haben und wie sie es ins Freie geschafft haben. Das sind fast nur Frauen und Kinder. Nun werden sie jeden durchsuchen. Sie haben nicht gestohlen die Regenbogenjuwelen. Sie haben gestohlen den goldenen Gürtel. Sowas. Die Juwelen hätten sie viel einfacher mitnehmen können. Den Gürtel kann man doch kaum verstecken. Er ist viel zu lang und unhandlich. Die Pfadfinder hätten den Kasten mit der Axt einschlagen und den Gürtel in einen Rucksack stopfen können. Vielleicht sind das verkleidete Juwelendiebe. Das wäre zu auffallend und die werden auch durchsuchen. Ich möchte wetten, die werden den goldenen Gürtel nicht finden. Justus behielt recht. Der goldene Gürtel blieb verschwunden. Als die Aufseher wieder ins Haus gingen, folgten die drei Detektive ihnen. Herr, ihr Jungen! Was tut er hier? Entschuldigen Sie, Sir. Wir sind Detektive. Vielleicht können wir Ihnen helfen. Hier ist unsere Karte, bitte. Die drei Detektive. Drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Die Fragezeichen sind unser Symbol, unser Firmenzeichen. Sie stehen für unenthüllte Geheimnisse. Wir sind bemüht... Unsinn! Dumme amerikanische Jungen! Ich, Herr Saito Togati, Sicherheitsbeauftragter der Nagasaki Juwelen Vertriebsgesellschaft, habe zugelassen, dass der goldene Gürtel der alten Kaiser wurde gestohlen. Meine Ehre ist verloren und drei törichte Jungen wollen mehren meine Sorgen und stören. Geld, das ist Arbeit für Männer, nicht für Kinder. Ach, seht mal, die Zeitungen sind voll vom gestrigen Diebstahl. Tja, aber für uns ist der Fall gelaufen. Das hat uns äußerst klar gemacht. Ich will wissen, was Frank erzählt hat. Er ließ extra einen roten Stein fallen, der den Aufseher für gestohlen hielt. Scheinbar war es ein Jux und der Stein war aus Glas. Das andere war gewiss das Werk von geübten Einbrechern. Aber wer waren sie und wie schafften sie den Gürtel aus dem Museum? Vielleicht waren es die Aufseher. Sie ließen sich beim Museum anstellen, um diesen Diebstahl zu begehen. Keine schlechte Idee, Bob. Aber ich habe auch eine. Die Täter versteckten sich im Museum und verschwanden erst, als alle Leute fort waren. Nein, in der Zeitung steht, das Museum sei gründlich durchsucht worden und man habe niemanden entdeckt, der dort nichts zu schaffen hatte. Und ein Umstand scheint mir sehr verdächtig. Mr. Frank könnte mehr wissen, als er gesagt hat. Mr. Frank? Wie meinst du das? Wisst ihr noch genau, was passierte? Mr. Frank erzählte uns, jetzt käme sein Auftritt. Dann zog er sein Taschentuch heraus und ließ den falschen Stein auf den Boden fallen. Und was geschah dann? Dann, ja, na, alle im Saal schauten her und Alle Aufseher drängten sich um Mr. Frank. Genau. Es sollte ablenken. Ich muss daraus schließen, dass die Haupttäter im Schutz dieser ablenkenden Situation ihren Krupp ungemerkt vorbereiteten. Vorbereiteten? Wie denn? Weiß ich auch noch nicht. Aber es klappte mit der zeitlichen Abstimmung. Mr. Frank ließ den Stein fallen, ein Aufseher pfiff, seine Kollegen kamen angelaufen. Und dann gingen die Lichter aus. Just, ich glaube, da ist was dran. Aber bisher weiß keiner, wer die Bande war und wie sie den goldenen Gürtel herausgeschafft hat. Justus Jonas von den drei Detektiven? Justus Jonas? Sie werden von Alfred Hitchcock verlangt. Vielleicht hat er einen Fall für uns. Hallo, Jonas Junior? Habt ihr gerade einen Fall in Arbeit? Nein, Sir. Wir hatten zwar im Petersen Museum unsere Hilfe wegen des Gürteldiebstahls angeboten, aber man sagte, wir seien zu jung. Sie hätten euch ruhig ranlassen sollen. Ihr hättet euch auch nicht mehr blamiert als Polizei. Freut mich, dass ihr nicht ausgebucht seid. Vielleicht könnt ihr einer alten Bekannten von mir helfen. Einer Schriftstellerin. Das würden wir gern versuchen. Was hat die Dame denn versorgen? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber sie erzählte, sie werde von Knut belästigt. Mr. Hitchcocks Bekannte, Miss Agatha Agabam, wohnte in der Innenstadt von Los Angeles. Während der Fahrt erzählte Bob, was er über Gnome in Büchern gefunden hatte. Also, Gnomen sind zwergenhafte Geschöpfe, die der Sage nach im Erdinneren leben, um dort Schätze zu bewachen. Im Lexikon steht noch, dass es auch Kobolde und Heinzelmännchen gibt, kleine Wesen, die unterirdisch hausen. Kobolde sind oft hässlich und missgestaltet und treiben gern bösen Schabernack. Heinzelmännchen hingegen tun den Menschen heimlich Gutes. Und sie alle kommen nur im Märchen vor. In Wahrheit gibt es sie nicht, nur in der Fantasie. Und in der Mythologie. In der Legende, als Fabelwesen. War ja meine Rede. Also was treiben mythologische, fantastische, unwirkliche und unmögliche Gnomen in Miss Agawims Haus? Eben, das wollen wir herausfinden. Aber an Gnomen glaubt doch keiner mehr. Da hörst du nicht, Peter. In meiner Heimat in Irland gibt es sehr viele. Auch in Europa. Zum Beispiel im Schwarzwald. Und in Skandinavien nennt man sie Trolle. Keiner hat sie gesehen, aber jeder weiß, dass es sie gibt. Da siehst du's. Patrick glaubt also an Gnomen. Und Miss Agawam auch. Aber wir sind hier nicht im tiefen Wald, sondern in der Großstadt Los Angeles. Ich wüsste zu gern, wozu sich Gnomen hier herumtreiben. Na, vielleicht sind es Goldgräber. Im Jahr 1849 wurde hier zum ersten Mal Gold gefunden. Die Gnomen haben wohl jetzt erst davon gehört und sind hergekommen, um auch nach Gold zu suchen. Könnte nicht auch der goldene Gürtel den goldgierigen Gnomen in die Augen gestochen haben? Nein, zu weit hergeholt. Denn jenes Kleinod wurde ja durch einen Einbruch geraubt, während Gnomen sich mit magischen Kräften zu helfen gewusst hätten. Ob es nun Gnomen gibt oder nicht, auf alle Fälle tut sich hier was Rätselhaftes. Und wir werden es zu erkunden versuchen. Ah, Agawam, das ist das Haus. Aber dass hier jemand freiwillig wohnt, ist mir ein Rätsel. Hier ist es auch ohne Gnomen unheimlich. Das Tor ist abgeschlossen. Hier steht etwas. Bitte läuten. Gnomen, Elfen und Zwerge, bitte pfeifen. Gnomen, Elfen und Zwerge pfeifen? Mensch, was soll das heißen? Es hört sich an, als glaubte Miss Agawam wirklich an diese Gestalten. Wir sind weder Gnomen noch Elfen oder Zwerge. Aber wir könnten mal untersuchen, was hier los ist. Peter, du kannst gut pfeifen. Pfeif mal. Warum müssen wir uns das immer so schwer machen? Ja, bitte, wer ist da? Die Stimme kommt aus dem Vogelhäuschen. Guten Tag, Miss Agawam. Wir sind die drei Detektive. Oh, natürlich. Ich mache gleich auf. Kommt herein, ihr drei. Sehr nett von euch, dass ihr gekommen seid. Setzt euch. Seit einiger Zeit werde ich von Gnomen belästigt. Vor ein paar Tagen meldete ich es auf dem Polizeirevier, aber man sah mich so sonderbar an, dass... Also, die Polizei erfährt von mir kein Wort mehr über Gnomen. Ein Gnom! Er belauscht uns! Wo, Bob? Er war am Fenster hinter uns. Jetzt ist er weg. Vielleicht ist er noch im Hof. Der Hof ist ganz leer. Bist du sicher, dass du was gesehen hast, Bob? Ja, vielleicht ist er um die Hausecke geschlüpft. Wir sollten den Hof absuchen. Ich fürchte, ihr findet ihn nicht, wenn es ein Gnom war. Sie haben magische Kräfte. Ich werde schon versuchen. Gibt es hier eine Hintertür? Ja, kommt mit. Hier. Peter, du gehst nach links. Bob und ich halten uns rechts. Bob, schauen wir mal nach Fußspuren unter dem Fenster. Dann sehen wir, in welcher Richtung er verschwunden ist. Keine Fußspuren. Aber dafür ein neues Rätsel. Hä? Was denn für ein Rätsel? Schau dir das an. Ein Erdklümpchen, das von einem Schuh weggefallen sein könnte. Oder aus einem von Miss Agarims Blumenkästen. Mag sein. Aber sieh mal zum Fenster hoch. Der Fenstersims hängt über unseren Köpfen. Und du hattest ein ganz kleines Wesen am Fenster gesehen? Ein Zwerg, etwa 1 Meter groß. Er hatte eine Zipfelmütze auf und einen Bart. Und über der Schulter trug er eine kleine Spitzhacke. Ich konnte seinen ganzen Oberkörper sehen. Er schaute aus, als sei er furchtbar zornig. Ja, aber wie kann ein Gnom, der nur 1 Meter groß ist, zu einem Fenster hereingucken, das mindestens 2 Meter über dem Boden liegt? Es muss wohl eine Art Zauberei gewesen sein. Vielleicht hast du aber auch gar nichts gesehen. Ja, freilich habe ich ihn gesehen. Sogar seine Augen. Sie waren rot glühend. Na schön, gehen wir wieder rein und hören uns an, was Miss Agarim zu berichten hat. Peter, hast du... Fehlanzeige. Ja, bei uns auch. Er ist einfach weg. So ist das eben mit Gnomen. Übrigens begegnet man ihnen nur selten bei Tag. Doch, nun wollen wir Tee trinken, dann erzähle ich euch, wie alles kam. Ach ja, das erinnert mich an früher. Damals verging keine Woche, in der ich nicht all meine Gnomen, Elfen und Zwerge zum Tee einlud. Sie meinen, Sie hatten die Kinder aus der Nachbarschaft zum Tee eingeladen und Sie nannten sie Ihre Gnomen, Elfen und Zwerge? Genau das! Aber wie kommst du darauf? Hier hängen viele Bilder von Kindern. Auf den meisten steht eine Widmung. Herzlichstes für Miss Agatha oder so. Und gleich neben der Tür steht ein Regal mit Büchern, die Sie verfasst haben. Mir sind ein paar Titel aufgefallen. Zum Beispiel Festtag im Gnomenreich oder 7 kleine Kobolde. Ich schließe daraus, dass Sie viel über die Fantasiegeschöpfe geschrieben haben und die kleinen Leser zum Spaß so nannten. Ja, genau so ist es. Bis auf eines. Du sagtest, Gnomen seien Fantasiegeschöpfe. Das sind sie eben nicht. Als ich klein war, hatte ich eine Erzieherin aus Deutschland. Sie kannte wundersame Geschichten von den Gnomen. Sie hatte mir ein Buch geschenkt, das sie aus ihrer Heimat mitgebracht hatte. Es ist zwar deutsch geschrieben, aber die Bilder sind ja verständlich. Hier ist es. Dieses Buch wurde vor 100 Jahren in Deutschland gedruckt. Moment! Dieser hier sieht genauso aus wie der, den ich zum Fenster reinschauen sah. Der Erzähler nennt ihn den bösen Gnomenkönig. Manche Gnomen sind böse und haben rotglühende Augen. Die, die mir begegneten, sahen so aus wie auf diesen Bildern. Früher war ich ebenfalls eine bekannte Autorin. Meine Geschichten wurden viel gelesen. Das ist lange her. Damals kamen oft Kinder zu Besuch. Doch dann änderte sich alles. Neue Häuser und Läden wurden gebaut. Die Kinder wurden groß und zogen fort. Von vielen Seiten riet man mir, mein Haus auch zu verkaufen und wegzuziehen. Aber ich wollte nicht. Vor ein paar Jahren musste sogar das Theater nebenan schließen. Mit meiner Karte am Tor lud ich dann meine Gnomen, Elfen und Zwerge ein, zu pfeifen, wenn sie herein wollten. Zur Erinnerung an die gute alte Zeit. Es kommt auch Besuch von früher. Aber du liebe Güte, sind sie groß geworden. Vielleicht sollte ich doch wegziehen. Mr. Jordan, der das Theater nebenan abreißen und ein Bürohaus bauen will, möchte mir das Haus abkaufen. So, nun genug von früher. Es wird Zeit, sich mit dem heute zu befassen. Bitte erzählen Sie uns alles ganz genau. Bob, du schreibst es mit. Normalerweise habe ich einen festen Schlaf. Aber kürzlich wachte ich gegen Mitternacht auf und hörte ein Geräusch. Es klang, wie wenn jemand tief im Boden mit einer Hacke im Gestein arbeitet. Mit einer Hacke? Um Mitternacht? Ja, genau. Erst glaubte ich, ich müsste mich geirrt haben. Mitten in der Nacht gräbt doch keiner. Höchstens... Gnomen. Ja, Gnomen. Ich stand auf und ging ans Fenster. Draußen sah ich 4 Kerle herumhüpfen. Ich rief und da verschwanden sie. Ich bin sicher, dass es kein Traum war. Und am nächsten Tag berichtete ich alles dem Polizeibeamten. Er glaubte mir kein Wort. Und da habe ich mir geschworen, dass die Polizei von mir kein Wort mehr über Gnomen erfährt. In den folgenden Nächten hörte ich die gleichen Geräusche. In der 3. Nacht rief ich meinen Neffen Roger an. Er hat seine Wohnung nicht weit von hier und ist mein einziger Verwandter. Er versprach mir, sofort herzukommen. Während ich auf ihn wartete, entschloss ich mich, im Keller nachzusehen, da die Geräusche von dort zu kommen schienen. Ohne Licht schlich ich mich die Kellertreppe hinunter und die Geräusche wurden immer lauter. Da knipste ich meine Taschenlampe an. Was glaubt ihr, was ich sah? Was denn? Ein kleines Wesen mit Zipfelmütze, Wams und Hosen aus Leder. Es hatte einen schmutzigen weißen Bart. Und in einer Hand trug es eine Hacke, in der anderen eine Kerze. Es hatte glühend rote Augen. Er fauchte mich an, hob drohend die Hacke und blies die Kerze aus. Danach hörte ich die Tür oben am Treppenabsatz zufallen. Die Tür war abgeschlossen worden. Ich war gefangen. Was war das? Da ist mein Bild von der Wand gefallen. Der Draht ist nicht von selbst gerissen, Miss Eggewan. Jemand hat ihn fast ganz durchgefeilt, sodass er früher oder später reißen musste. Ach du liebe Güte, das waren bestimmt die Gnomen. Den Draht werden wir gleich reparieren, Miss Eggewan. Und das Bild hängen wir auch wieder auf. Sie können inzwischen weitererzählen. Schon kurze Zeit, nachdem ich im Keller eingeschlossen worden war, kam mein Neffe Roger an. Er betrat das Haus mit seinem Schlüssel. Ich hatte gerufen und an die Tür gepocht und er hatte mich befreit. Allerdings glaubte er mir kein Wort. Wir wollen das Bild wieder aufhängen. Hast du es, Peter? Ja, so, jetzt hängt es wieder. Das ist ja... Was gibt's, Jus? Ich glaube, ich habe das Rätsel um den goldenen Gürtel gelöst. Echt? Mensch, wie heißt die Lösung? Und wie bist du drauf gekommen? Na nur, vom Bildaufhängen hatten wir es doch zuvor schon einmal. Gibt es nicht Bilder, die in Wahrheit die Tür eines im Mauerwerk verborgenen Geheimfachs sind? Wir reden später darüber. Fahren Sie fort, Miss Eggewan. Roger wünschte, dass ich mit ihm komme, aber ich wollte nicht. In der nächsten Nacht hörte ich wieder die Geräusche. Ich hätte wohl Roger anrufen sollen, aber seine Unterstellung, dass ich sicher nur einen Traum gehabt hätte, das passte mir nicht. Ich schlich vorsichtig die Treppe zum Erdgeschoss hinunter. Hier im Arbeitszimmer hatte jemand alle meine Bücher aus den Regalen gerissen. Und da haben sie wohl auch den Draht am Bild hier angefeilt. Ich war völlig durcheinander. Am Morgen rief ich dann Roger an. Er kam her, aber er wollte nicht glauben, dass das alles das Werk von Gnomen war. Er meinte, dass ich es selbst getan hätte. Da warf ich ihn hinaus. Ich wusste doch, dass das alles wirklich geschehen war. Als erstes müssen wir beweisen, dass die Gnomen existieren und ihnen Streiche spielen. Ja, richtig. Dann können wir herausfinden, was sie dazu treibt. Wir müssen ihnen eine Falle stellen. Eine Gnomenfalle in Menschengestalt. Einer von uns wird über Nacht hierbleiben und einen zu fangen versuchen. Oh ja, das ist gut. Wer von uns macht das? Du, Peter. Lass mal. Ich will keine Gnomenfalle in Menschengestalt sein. An diesem Ehrenland liegt mir nichts. Wir brauchen hier einen Wachposten, der stark, flink und mutig ist. Und der einzige von uns, der dies zugleich ist, bist du. Warum suchen wir nicht alle zusammen? 6 Augen sehen mehr als 2. Wir können uns ja abwechseln mit der Wache. Ich muss mit meinen Eltern heute Abend einen Besuch bei meiner Tante machen. Aber du kannst dich nicht rausreden, Just. Morgen ist Sonntag und der Schrotthandel ist geschlossen. Wie wäre es, wenn wir beide hier bleiben? Na schön. Zu zweit richten wir sicher mehr aus als einer allein. Wäre es Ihnen recht, Miss Eggewan, wenn Peter und ich heute Nacht bei Ihnen bleiben? Ach, das wollt ihr tun? Das würde mich schrecklich freuen. Oben ist ein Zimmer, das ihr haben könnt. Macht es euch auch nichts aus. Ich will euch schließlich nicht in Gefahr bringen. Die Gnomen haben sie ja nicht angegriffen. Ich glaube, dass sie ihnen nichts Böses wollen. Aber wir müssen einen fassen, um herauszufinden, was da vor sich geht. Heute Abend kommen wir wieder her. Na, wie ist es, Just? Bildet sie sich das alles so ein? Ich weiß nicht. Möglich wäre es schon. Aber vielleicht hat sie tatsächlich Gnomen gesehen. An Gnomen glaubt heute kein Mensch mehr. Manche schon. Manche Leute glauben auch an Gespenster. Im Jahre 1938 entdeckten Wissenschaftler einen Fisch, den man seit 1 Million Jahren ausgestorben glaubte. Coelacanthus hieß der. Also heute weiß man, dass er im Meer zu Tausenden vorkommt. Nehmen wir an, es gäbe wirklich eine kleinwüchsige Rasse, die sich Kobolde und Elfen nennt, und dass sie sich vor langer Zeit in Erdlöchern verstecken mussten, weil die größeren Völker sie umbringen wollten. Ja, dann könnten sie sehr wohl existieren. Genau wie der Coelacanthus. Ausgezeichnete Überlegung, Bob. Just, wo gehst du hin? Kommt weiter, zum Lastwagen und nach Hause. Ich finde, wir sollten erst noch ums Viereck gehen. Wir haben zwar die Hecke und den Zaun von innen untersucht, aber nicht von außen. Du willst sehen, ob es eine Stelle gibt, wo ein Gnom durchschlüpfen könnte? Ja, vielleicht enthüllt eine gründliche Untersuchung etwas, was uns vorher entgangen ist. Kurz zurück zum Coelacanthus. Kleinwüchsige Rassen gibt es unter uns Zweibeinern ja wirklich. Denkt nur an das Volk der Pygmäen. Die Eingänge zum Theater waren mit Brettern vernagelt. Die Jungen schritten um die Ecke und eine lange Seite des Gebäudes entlang, bis sie an das schmale Sträßchen kamen. Das ist ein Privatweg für Anleger. Er führt auch an das Eckebams Haus vorbei. Wir gehen mal hier lang und sehen uns den Zaun an. Komisch. An der Vorderfront des Theaters steht geschlossen. Zutritt strengstens verboten. Und hier gibt es eine offene Tür. Hör mal, da unterhalten sich Leute drin. Psst! Gerade sagte jemand was vom goldenen Gürtel. Vom goldenen Gürtel? Mann! Still! Ich hab Museum verstanden. Mensch, womöglich sind wir da an das Versteck der Diebe getappt. Wir müssen versuchen, mehr zu hören, ehe wir die Polizei rufen. Hey, was habt ihr hier zu suchen? Mr. Jordan, holen Sie die Polizei, ich hab Einbrecher erwischt. Schön hier geblieben, Bürschchen. Mr. Jordan, da ist noch einer, den schnappen Sie. Lauf, Justus! Hol Patrick! Nein, ich bleibe. Sie machen einen großen Fehler. Da wir in einem nicht mehr genutzten Gebäude Stimmen hörten, drängte sich uns der Eindruck auf, dass sich hier Unbefugte widerrechtlich Zutritt verschafft haben und wir wollten unseren Verdacht bestätigt finden, ehe wir selbst die Obrigkeit eingeschaltet hätten. Hä, was hast du gesagt? Immer mit der Ruhe-Rolle. Der Junge meint nur, er hätte uns reden gehört und gedacht, wir hielten uns unerlaubt hier auf. Ja, wenn er das meint, warum sagt das dann nicht so? Ich bin Frank Jordan, Besitzer dieses Gebäudes. Ich sah eben mal nach dem Nachtwächter Rolle. Wieso machten wir einen verdächtigen Eindruck? Normalerweise wäre dieser Bau überall abgeschlossen. Wir hörten, wie Sie über den goldenen Gürtel sprachen. Deshalb wurden wir misstrauisch. Und erst recht, als Sie auch noch das Museum erwähnten. Mr. Jordan, die Burschen haben ja einen Vogel. Rufen wir die Polizei. Hier bestimme ich, Rolle. Ein goldener Gürtel? Ich wüsste nicht, dass ich von so etwas gesprochen haben soll. Jetzt weiß ich. Ich erwähnte ja schon, dass ich das Theater hier abreißen lassen will. Ich sagte gerade zu Raleigh, dass das Innere hier so prachtvoll ist, mit all dem goldenen Gitter an den Logen, und dass es wie ein Museum wirkt. Das von dem goldenen Gitter könnte leicht wie goldener Gürtel geklungen haben. Ihr Jungs habt einfach zu viel über den Diebstahl gelesen. Die haben eben zu viel Fantasie. Seien Sie froh, dass es Ihnen gänzlich an Fantasie mangelt. Ihnen machen diese Geräusche nichts aus, die mir die letzten Nachtwächter vergraulten. Was denn für Geräusche? So seltsames Klopfen und Ächzen. Aber dafür gibt es eine Erklärung. Hier ist es zwar recht unheimlich, aber nur, weil das Innere so weiträumig und dunkel ist. Möchtet ihr euch drinnen mal umschauen und die goldenen Gitter sehen? Sehr gern, Sir. Mr. Jordan führte die drei Detektive durch das Theater. Hier war wirklich nichts Verdächtiges zu sehen. Das Theater hatte etwas eines Museums an sich. Einzig und allein Fledermäuse und Ratten sorgten für abnorme Geräusche. Ich muss gestehen, als ich vorhin goldener Gürtel verstand, war ich sicher, einen Fingerzeig entdeckt zu haben. Aber Jordans Erklärung scheint logisch. Wäre schön gewesen, wenn wir die Diebe geschnappt hätten, nachdem man uns vom Tatort verscheucht hatte. Fahren wir nach Hause. Ich muss sofort nach Hause. Mein alter Herr hat heute Geburtstag und meine Mutter hat ein paar Freunde zum Abendessen eingeladen. Sieh zu, dass du möglichst um 8 wieder da bist. Klar, mache ich. Justus, für dich ist Besuch gekommen. Es freut mich sehr, Justus kennenzulernen. Und Bob, ich bin Taro, der gehorsame Sohn von Saito Togati, Chefdetektiv der Nakazami-Gesellschaft. Hallo Taro, deinen Vater haben wir gestern kennengelernt. Ja, ich weiß. Ich fürchte, mein ehrenwerter Vater war böse. Er hat sich so sehr aufgeregt. Ich habe eure Karte gefunden und euren Namen gelesen. Mein Vater bat mich, hierher zu kommen und euch seine Bitten um Entschuldigung zu übermitteln. Schon gut, Taro. Wir wissen, dass er aufgeregt war. Und wir sind wohl zu jung, um Jagd auf Juwelendiebe zu machen. Hat dein Vater den goldenen Gürtel inzwischen gefunden? Leider nein. Keine Spuren bis jetzt. Mein Vater ist tief beschämt. Der goldene Gürtel wurde gestohlen vor seiner Nase. Und wenn er ihn nicht zurückholt, wird er seinem Amt unehrenhaft entlassen. Das ist schlimm, Taro. Erzähl uns, was bis jetzt bekannt ist. Die Polizei hat alle Verdächtigen verhört. Aber wer die Diebe waren oder wie sie den Gürtel aus dem Museum schafften, kann keiner sagen. Einer der Aufseher könnte es sein. Er hätte den Gürtel einfach innen im Hosenbein herunterhängen lassen können. Mein Vater hat jeden befragt. Es könnte natürlich sein, dass er belogen wurde. Und was ist mit Mr. Fink, der Mann, der den Edelstein fallen ließ? Erst war man überzeugt, dass er am Raub beteiligt ist. Er hatte jedoch eine einfache Erklärung. Eine Frau hatte ihm telefonisch den Auftrag erteilt, ins Museum zu gehen und um 12 Uhr mittags einen imitierten Edelstein fallen zu lassen. Die Frau hatte Mr. Frank gesagt, es handelte sich um einen Werbetrick. Ja, in Hollywood sind solche Auftritte üblich, zu Reklamezwängen. Und so hatte Mr. Frank sich wohl nichts dabei gedacht. Für den Fall, dass er es schaffte, die Meldung, dass die Dreharbeiten zum Film Diebstahl im Museum beginnen, in die Zeitung zu bringen, hatte ihm die Frau eine Rolle im Film versprochen. Ja, also hatte er eingewilligt. Per Post erhielt er den falschen Stein. Mr. Frank war also eindeutig von den Dieben beauftragt worden, vor dem Raub einen Augenblick der Verwirrung zu schaffen. Hat die Polizei auch erkannt, dass die Diebe mit Absicht den Kindertag als idealen Zeitpunkt für ihren Raubzug wählten? Ja, aber für meinen Vater ist es weiterhin ein Rätsel, wie der Gürtel hinausgeschafft wurde. Der wurde gar nicht hinausgeschafft. Der ist noch im Museum. Noch im Museum? Aber es wurde durchsucht, von oben bis unten. Der Gürtel wurde nicht gefunden. Heute bin ich während der Arbeit an einem anderen Fall auf etwas gestoßen, das das Rätsel des verschwundenen Gürtels lösen könnte. Bob, du erinnerst dich an Miss Eggerwims Bild? Ja, klar. Als ich das Bild festhielt, bemerkte ich, dass der Abstand zwischen Leinwand und Rahmenrückwand nur einige Finger breit war. Bei manchen Bildern im Museum ist so viel Platz zwischen Bild und Rahmen, dass man den Gürtel leicht hinter einem der Bilder hätte verschwinden lassen können. Sicher haben die Männer in den Bildern nicht nachgesehen. Diesen Gedanken muss ich sofort an meinen Vater weitergeben. Derjenige, der den Gürtel versteckt hat, wird nochmal hingehen und ihn holen. Da das Museum seither geschlossen hat, kann der Gürtel nicht abgeholt worden sein. Sag deinem Vater auch, er soll die Galerie nicht vergessen. Aber die Galerie war gesperrt. Nur durch eine Kordel, über die man hinwegsteigen könnte. Ein Bild oben auf der Galerie, das wäre ein ideales Versteck. Ich danke dir, Justus. Ich gehe zu meinem Vater und berichte ihm von euren Überlegungen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen. Mann, Just, vielleicht hast du damit den Diebstahl des goldenen Gürtels schon aufgeklärt, obwohl uns Mr. Togati gar nicht an den Fall heranlassen wollte. Es könnte auch andere Lösungen geben, aber in Anbetracht aller Tatsachen ist das die einzig einleuchtende Erklärung. Da der Gürtel nicht hinausgeschafft wurde, muss er noch im Museum sein. Morgen früh wissen wir mehr. Jetzt muss ich mir für den Gnomenfang einiges zurechtlegen. Während der Fahrt zeigte Justus Peter, was er alles als Gnomenfangausrüstung zusammengestellt hatte. Mann, du tust ja so, als stehe es fest, dass wir Gnomen fangen werden. Bereit sein ist alles. Jetzt das Seil. 30 Meter Nylon, das dürfte reichen, um alle Gnomen, die wir fangen können, zu fesseln. Hier sind unsere Walkie-Talkies und da ist Licht. Hast du deine Kreide bei dir? Klar. Gut. Ich glaube, wir sind für alle Fälle gerüstet. Jagt immer noch Gnomen, Just? Kennen Sie sich? Wir meinen, ihr solltet mit Gnomen nicht spaßen. In Irland erzählt man sich allerlei Schlimmes von ihnen. Lasst sie besser in Ruhe. Auf der Straße vor Miss Eggerwims Haus war es still. Die Bank und das Theater ragten pechschwarz auf und nur ein einziges Licht im Haus ließ erkennen, dass Miss Eggerwim sie erwartete. Ich bin so froh, dass ihr hier seid. Ich muss zugeben, ich bin zum ersten Mal in meinem Leben richtig ängstlich. Ich glaube, ich laufe davon, wenn noch mehr passiert. Und das Haus würde ich diesem Mr. Jordan verkaufen, wenn er so darauf aus ist. Jetzt sind wir ja da und werden uns um die Angelegenheit kümmern. Es ist noch sehr früh. Vor Mitternacht habe ich noch nie Geräusche gehört. Ich denke, wir werden uns bis 23:30 aufs Ohr legen. Schließlich müssen wir die Nacht wach bleiben. Miss Eggerbam, haben Sie einen Wecker? Was ist denn los? Es ist 23:30. Miss Eggerman ist in ihr Zimmer gegangen. Du kannst weiter schlafen. Ich werde wach halten. Viel Spaß. Den hab ich. Bist du wach, Peter? Klar bin ich wach. Da hat ein Gnom zu uns reingeschaut. Und ich habe ein Foto im Kasten. Jetzt wollen wir sehen, ob wir ihn fangen. Na schön. Sieh mal aus dem Fenster. Mensch, Just, das sind ja vier. Aber warum führen sie sich hier im Hof so sonderbar auf? Damit wollen sie uns und Miss Eggerman Angst machen. Uns Angst machen? Nervös machen sie mich schon. Aber warum sollten sie uns und Miss Eggerman Angst machen wollen? Und das Graben, was soll das? Ich muss daraus folgern, dass die Gnomen im Auftrag von Miss Eggerman's Neffen Roger hier sind. Im Auftrag von Roger? Wieso das? Damit sie vor Angst ihr Haus verkauft. Du weißt doch, sie erzählt auch Roger hätte ihr zugeredet, das Haus zu verkaufen. Roger ist ihr einziger Verwandter. Das bedeutet, eines Tages wird ihm all ihr Geld gehören. Aha, wenn sie jetzt verkauft, kriegt sie eine Menge Geld dafür, dass er erben wird. Also holt er sich die Gnome heran, um ihr tüchtig Angst zu machen. Um das zu beweisen, müssen wir einen fangen und ihn zur Rede stellen. Komm. Wie konnte der Gnome bloß zum Fenster hineinschauen? Das liegt ist doch viel zu hoch. Das tüftle mal selber aus, Peter. Du brauchst noch etwas Übung im logischen Denken. So, wir binden uns das Ende des Seils jeweils ins Handgelenk. Dann können wir sie ganz leicht schnappen. Jetzt scheuchen wir sie auf, schnappen einen mit dem Seil und fesseln ihn damit. Los! Sie laufen weg! Hinterher! Wir müssen sie unbedingt fangen! Bin dabei! Mist! Beinahe hätten wir einen gehabt! Wo sind sie denn jetzt? Die Tür zum Theater! Die ist ja offen! Da sind sie reingelaufen! Jetzt haben wir sie! Komm, Jost! Halt, Peter! Ich hab mir das überlegt und da ging mir auf... Doch Peter hörte nicht. Er war schon durch die offene Tür gestürzt. Das Seil, das sich Justus ums Handgelenk geknüpft hatte, hielt er fest und Justus wurde mitgerissen. Als sie drin waren, fiel die Eisentür mit Dröhnen ins Schloss. Im nächsten Moment fiel es von allen Seiten über sie her. Wer ist das ganze Jahr in die Falle getappt? Hilfe! Mich haben sie in der Mangel! Ja, mich auch. Sie haben uns in die Falle gelockt. Los, Just! Die machen wir alle! Halten Sie! Guten Flug! Das war der erste. Ich weiß nicht, wie ab. Der zweite. Der dritte. Und der vierte. So. Was machen wir jetzt, Just? Die Tür suchen, durch die wir reingekommen sind und verschwinden. Sie ist hinter uns. Dort drüben. Verschlossen. Wir sitzen in der Falle. Warum bist du auch hier reingeschlitzt, Peter? Du hättest dir denken können, dass sie es darauf angelegt hatten. Ich glaubte, ich sei am Ziel. Und da zog ich dich eben mit, nicht? Und genau das hatten sie im Sinn. Uns hier reinzulotsen und... Da! Sucht sie! Los, findet sie! Sie müssen hier irgendwo sein. Nochmal, wenn uns die Nachseiten gehören, nicht der Kopf. Sie gehen zum nächsten Angriff über. Vielleicht können wir an der Vorderseite irgendwo raus. Aber wie finden wir in dieser Dunkelheit dorthin? Mit unseren Lampen. Daran haben wir in der Aufregung gar nicht mehr gedacht. Fledermäuse! Lass die Fledermäuse! Gleich geht's uns an den Kragen. Wo geht's hin? Da lang! Kommt denn hierher! Mist, sie haben uns ja Weg abgeschnitten. Dann müssen wir nach der Seite ausweichen, die Leinwand durchstoßen. Los, weiter, den Mittelgang entlang. Das sind die Eingangstüren. Verschlossen. Dann werfen wir uns halt dagegen. Los. Bringt nichts. Die sind von außen mit Brettern vernagelt. Halt, ihr Burschen. Raleigh, er steckt mit ihnen unter einer Decke. Na los, ihr Gartenzwerge, macht euch auf die Socken und schafft mir die Burschen her. Fürs Erste haben sie unsere Spur verloren. Wenn wir ein Versteck finden, wird Miss Eggerman früher oder später aufwachen und dann... Klar, dann merkt sie, dass wir verschwunden sind. Verständigt die Polizei und man sucht uns. Sie werden im Gebüsch mal eine Kamera finden und auf den Bildern sehen, dass hier seltsame Dinge vor sich gehen. Wenn wir uns so lange hier verstecken können, dann sind wir gerettet. Suchen wir uns also ein Versteck. Ich höre jemand die Treppe raufkommen. Hier ist eine Tür. Minarett, Eintritt verboten. Was ist ein Minarett? Bestimmt irgendein Ungeheuer. Du meinst Minotaurus. Ein Minarett ist eine Art Turm mit Ausblick ringsrum. Gehen wir rein. Ich habe eine Idee. Von hier aus geht's nirgends hin. Wir sitzen in der Falle. Wenigstens sind wir nicht eingesperrt. Da unten ist eine Straße. Dort sind wir wieder sicher. Wir müssen nur runterkommen. Es sind höchstens 25 Meter. Höchstens 25 Meter. Senkrecht abwärts. Haha. Wir haben doch über 30 Meter starkes Nylonseil. Das trägt dich gleich zweimal. Mich? Warum nicht dich? Weil ich kein sportlicher Held bin. Aber du, wir binden das Seil an den Eckpfeiler hier fest. Dann lässt du dich daran runter und läufst zur Polizei. Das Seil ist zu dünn, daran kann ich mich nicht festhalten. Es schneidet sofort ein. Du hast Lederhandschuhe, damit geht es. Schling das Seil einmal um jede Hand und lass es langsam an der Handfläche vorbeilaufen. Also schön, ich mach's. Nur sag mir vorher noch eins. Was denn? Wir haben leibhaftige Gnomen entdeckt, oder nicht? Aber ich habe mich getäuscht, als ich sagte, sie hätten es darauf abgesehen, Miss Egge beim Angst einzujagen, damit sie ihr Haus verkauft. Die haben sich die ganze Zeit als Schatzgräber betätigt. Wieso sollte jemand unter Miss Eggerims Haus nach Schätzen graben? Nicht direkt unter dem Haus. Wo ist denn hier der nächste unterirdische Schatz? Woher soll ich das wissen? Du denkst zu wenig. Der nächste Schatz ist in der Bank neben Miss Eggerims Haus. In der Bank? Ach, du gehst jetzt besser. Lass dich schnell runter, aber sei nicht leichtsinnig. Keine Sorge, ich schaff das schon. Peter hatte die halbe Strecke geschafft. Da ertönte oben Raleighs Stimme. Du da unten. Hey, Junge. Ja, hier bin ich. Komm sofort wieder rauf. Ich will aber runter. Kannst du haben. Ich schneide das Seil durch. Halt, warten Sie. Geben Sie mir Zeit, bis ich das Seil fest um die Hände gewickelt habe. Es ist so glatt. Gut, aber versuch nicht, mich reinzulegen. Peter hielt sich mit der linken Hand am Seil fest und zog mit den Zehen den rechten Handschuh aus. Dann holte er seine blaue Kreide hervor und malte ein riesiges Fragezeichen auf die Theatermauer. Dann ließ er die Kreide fallen. Na los, Junge, komm jetzt, oder es geht runter mit dir. Ich komme schon. Als Peter oben angekommen war, sah er, wie zwei Gnome Justus mit aller Kraft festhielten. Gnomen als Schatzgräber sind meines Wissens nicht so sehr an Bankdepots interessiert, sondern schätzen eher goldenes Geschmeide und glitzernde Juwelen. Raleigh hingegen, soll man es glauben, bei einem so ehrenhaften Beruf wie Nachtwächter? Los, vorwärts, Junge! So, Chuck und Will, schaffen wir die Burschen in den Keller runter. Hier rein. Wir müssen wieder an die Arbeit. Und dabei können Sie zuschauen. Just. Raleigh verschaffte sich hier den Posten als Nachtwächter, damit er den Bankraub in die Wege leiten konnte. Genau, Peter. Das hätte ich mir von Anfang an denken müssen. Zwei Fakten waren mir bekannt. Eine Bank und in der Nähe wird gegraben. Die Gnomen haben echt den Bankraub abgelenkt. Aber eins ist mir nicht klar, Just. Warum sitzen die Gnomen jetzt hier herum und helfen nicht mit? Weil sie nicht zur Bande gehören. Man hat sie bloß angeheuert, um Miss Eggerim Angst einzujagen und um Gemunkel über die Grabarbeiten als glaubhaft hinzustellen. Aber wie kam Raleigh an diese Gnomen heran? Sind sie aus dem Schwarzwald hierher gekommen? Ach, Peter, das ist hoffnungslos mit dir. Die Gnomen haben ihn nie gesehen. Sie kommen direkt aus den Kinderbüchern, die Miss Eggerim früher schrieb. Nur noch 3 Meter, Driller! Dann kann ich mich mit meinem Werkzeug an die Arbeit machen, wie? Diesen Betontresor werde ich aufbohren, wie der Zahnarzt einen Zahn. Justus! Verdammt! Wie kannst du nur in so einer Situation an Schlafen denken? Morgen, Peter. Du hast erst gut geschlafen. Klar, wie ein Murmeltier. Die Matratzen hier sind klasse. Ihr Burschen macht mir Spaß. Ich hätte es euch ja übel genommen, dass ihr euch hier eingemischt habt. Aber jetzt, wo ihr nichts mehr anstellen könnt, wollen wir nicht mehr böse miteinander sein. Sie haben uns wirklich reingelegt. Als ich die Gnomen sah, dachte ich, Roger Eggman hätte sie besorgt, um seine Tanze zu erschrecken. Als ich dahinter kam, dass sie uns in den alten Theaterbau hier gelockt hatten, ging mir auf, was sich hier abspielte. Du hast ja einen ganz schlauen Freund, Peter. Und dabei sieht er ziemlich bekloppt aus. Aber das ist gut. So einen würde man nie verdächtigen. Wenn er bei mir einsteigen will, kann ich ihm alles beibringen. Nein, vielen Dank. Eine Existenz jenseits der Legalität birgt zu viele Risiken und nimmt unweigerlich ein böses Ende. Hört, wie der Kerl reden kann. Junge, du könntest dich mit den besten Köpfen im Land zusammentun. Es geht nur darum, alles gut vorauszuplanen. Ich bin jetzt ein reicher Mann, aber ich sage lieber nicht, wie es für dich ausgeht. Peter möchte noch eine ganze Menge wissen. Wollen Sie nicht erzählen, wie Sie auf die Idee mit dem Bankraub kamen? Ich bin ja gleich über die Straße geboren. Vor 40 Jahren war ich einer von Miss Eggerins Gnomen. Stellt euch das vor, ich und ein Gnom. Einmal die Woche lud sie uns Kinder ein. Es gab Eis und Kuchen und sie las ihre Bücher vor. Damals hatte mein Vater beim Bau der Bank mitgeholfen. Er hatte den großen unterirdischen Tresorraum der Bank erwähnt. Der hatte eine gewaltige Stahltür, aber die Wände waren nur aus Beton. Man war überzeugt, dass der Raum zu tief unter der Erde lag, um Bankräubern Zugang zu gestatten. Aber ich habe die ganzen Jahre darüber nachgedacht. Ich überlegte mir, wenn man in Miss Agnes Keller anfinge, könnte man bis zum Tresorraum weitergraben und die Betonmauer durchbohren. Nur zog Miss Agnes nicht weg. Als das Theater schloss, hatte ich einen neuen Einfall. Ich rechnete mir aus, man könne hier unter diesem Bau auch so zum Banktresor vorstoßen. Leider kam ich damals mit dem Gesetz in Konflikt. Aber sobald ich draußen war, nahm ich meinen Plan von neuem vor. Zwei Nachtwächter schlug ich mit unheimlichen Geräuschen in die Flucht. Schließlich wurde ich von Mr. Jordan eingestellt und es konnte losgehen. Zusammen mit Rilla und Chuck zog ich einen Tunnel vom Theater aus unter Miss Albums Haus hindurch. Die ausgeschachtete Erde hatten wir in den leeren Kohlenkammern angehäuft, damit Mr. Jordan bei einer Inspektion nichts Verdächtiges feststellte. Mr. Jordan ist also nicht eingeweiht? Nein, ich habe ihn zu Narren gehalten, wie Miss Agnes. Ich wusste, sie würde es der Polizei melden, wenn sie etwas von der Grabung merkte. Aber Miss Agnes glaubte nur mal an Gnomen. Also trieb ich ein paar auf, die sich nachts in ihr Haus schlichen und ihren Kram durcheinander schmissen. Sie mussten sich so anziehen, wie ich es auf den Bildern in ihrem Buch gesehen hatte. Ich hoffte, sie würde es mit der Angst bekommen und ausziehen. Aber nein, sie ging zur Polizei und meldete, sie werde von Gnomen belästigt. Sie hatte Angst, aber sie holte euch Burschen ran. Und ihr habt mir wahrhaftig mehr Kummer gemacht. Aber zum Glück schafften wir es, euch einzeln zu erwischen. Und wenn nun Roger, Miss Agavams Neffe, ihr geglaubt hätte? Wenn ihr bei ihr im Haus geblieben wäre und hätte das Graben auch gehört? Ich sagte ja, ich hielt alle zum Narren. Mit Roger traf ich eine Abmachung. Eine Abmachung? Ich erzählte ihm, Jordan hätte mich eingestellt, um die liebe Tante nervös zu machen, damit sie ihren Besitz verkauft. Ich versprach, ich würde ihr nichts antun, nur ein paar Gnomen und das Graben vorführen. Dann würde sie an Jordan verkaufen. Und Roger wollte, dass sie verkaufte, solange sie ein gutes Angebot hatte. Also war er einverstanden. Mann, Just! Roger hat in der Sache also doch die Finger drin. Das hast du rausgekriegt? Junge, du bist schlauer, als ich dachte. Machen wir doch gemeinsame Sache und machen die Polizei zur Schnecke. Lassen Sie mich noch ein wenig überlegen. Aber ja doch, mein Junge. Ich gehe inzwischen nach, schon ob Chuck und Driller schon durch die Betonmauer im Tresorraum gedrungen sind. Woher nahmen Sie eigentlich die Gnomeln? Das sollen Sie selber erzählen. Hey, kommt her und unterhaltet euch mit den beiden. Ihr habt uns schwer zu schaffen gemacht. Beinahe hättet ihr mir auch noch den Arm gebrochen. Aber ich trage euch nicht weiter nach. Sobald wir hier fertig sind, geht ihr auf eine lange Seereise, von der ihr nie zurückkommt. Hör mal, bist du wirklich ein Gnom? Oder was bist du sonst? Da haben wir euch wohl tüchtig Rätsel aufgegeben, was? Schau her! Peter erschrak, als er sein Ohr vom Kopf riss. Doch es war nur ein künstliches, das über ein normales, kleines gestülpt war. Er zog eine große, haarige Pranke ab, worunter ein zierliches Händchen zum Vorschein kam. Er nahm sich die falschen Fangzähne aus dem Mund und schließlich tastete er an einem Auge herum, schob etwas heraus und starrte Peter grinsend an. Siehst du, Junge? Bloß noch ein rotes Auge und keine Vampirzähne mehr. Getönte Kontaktlinsen, die Nase ist aus Plastik, der Bart ist auch falsch. Alles ist haargenau den Bildern in den Büchern der alten Dame nachgemacht. Ich bin Lilliputana und wenn du mich noch einmal Gnom nennst, dann verwandle ich dich in eine Kohlrübe. So, Peter, nun hast du bestimmt alles begriffen. Aber es ist zu spät. Heute schnappen wir uns die Beute und ziehen ab. Und heute ist Sonntag, also wird bis morgen niemand wissen, was geschehen ist. Miss Agamemnon wird uns vermissen. Sie wird die Polizei rufen. Das wird sie nicht. Sie ist nämlich mit ihren Neffen im Auto ab und davon. Wahrscheinlich glaubt sie, er wird weggelaufen oder sowas. Driller ist in den Tresorraum durch. Wir brauchen Hilfe zum Rausschaffen des Geldes. Ein paar Zwerge soll man mit anpacken. Darf ich auch mitkommen? Ich würde gern zuschauen, wie sie vorgehen. Klar, Junge. Ich hoffe ja noch, du tust dich mit uns zusammen. Na toll. Jetzt bin ich hier unten alleine mit diesem Gartenzwerg. Wie konntet ihr eigentlich durchs Fenster in Miss Agarims Wohnung sehen? Ich habe mir was vorgegaukelt. Einer stellte sich dem anderen auf die Schultern und klopfte ans Fenster. Und diese Nacht popsten und turnten wir auf dem Rasen herum, bis ihr Jagd auf uns machtet. Dann ließen wir euch durch die Tür hereinkommen und schon hatten wir euch in der Falle. Eins muss ich ja zugeben. Beinahe wärt ihr uns durch die Lappen gegangen. Danke für die Blumen. Aber warum musstet ihr uns fallen? Weil wir heute Nacht aufs Ganze gehen. Wenn ihr uns beim Graben belauscht hättet, hättet ihr die Bullen geholt. Wir mussten euch aus dem Weg räumen, damit wir die Beute ausheben können. Wie könnt ihr euch einbilden, dass ihr je vor der Polizei sicher seid? Lilliputaner fallen auf. Die Polizei rückt sofort bei euch an, wenn wir euch anzeigen. Zum Anzeigen werdet ihr keine Gelegenheit haben. Nehmen wir mal an, es klappt und die Polizei spürt uns auf. Nun, wir sind hier ja in Hollywood, wo all die Filme gedreht werden. Und hier gibt es so viele Lilliputaner wie in der ganzen Welt zusammengenommen. Alle mit der Hoffnung, beim Film zu landen. Ungefähr 30 von uns leben in einem Wohnheim. Manche haben einen kleinen Nebenerwerb. Wir zwingen uns durch Schutzgitter und öffnen Fenster und räumen aus. Bei unserer Größe können wir alles Mögliche anstellen, was kein anderer Mensch schafft. Aber dabei sind wir alle eine große, glückliche Familie, kapiert? Keiner von uns würde einen anderen verraten. Außerdem könnt ihr keinen von uns zuverlässig wiedererkennen. Selbst wenn ihr dazu Gelegenheit bekommen solltet. Na Junge, nun hast du gesehen, wie wir vorgehen. Willst du nicht künftig mitmachen? Du wirst ein reicher Mann werden. Erst will ich noch sehen, wie sie ihren Rückzug geplant haben. Die Ausführung der Tat ist die halbe Sache. Der Rückzug ist ebenso wichtig. Und daran scheitern die meisten. Ich sagte ja, er hat Köpfchen. Also schön, wir nehmen euch mit. Nur müsst ihr leider verkleidet reisen. Zieht den beiden die Säcke über. Das passt mir nicht. Die Jungen werden nur Ärger machen. Warum lassen wir sie nicht hier und werfen sie den Ratten zum Fraß vor? Was glaubst du, wozu ich die beiden Silbersäcke hier mitgenommen habe? Sobald wir die Burschen loswerden wollen, binden wir ihnen die Säcke ans Bein und werfen sie über Bord. Gibt's was Neues von Justus, Mama? Nein, er hat nicht angerufen. Nichts mit grünem Tor, lila Luke und dergleichen. Du kannst dich also ruhig hinsetzen und Pfannkuchen essen. Eine lila Luke haben wir nicht. Aber darf ich ihn trotzdem kurz anrufen? Ich würde gerne wissen, ob alles geklappt hat. Na schön, aber dann gibt es Frühstück. Danke. So. 3, 4, 1, 1. Da rührt sich keiner. Wo stecken die denn bloß? Ich meine, Miss Agarwal müsste ja zu Hause sein. Aber wenn sie auch noch weggegangen ist... Ich muss weg. Robert, was? Da ist was passiert. Bis dann. Nochmal danke, dass du mitgekommen bist, Patrick. Kein Problem. Seltsam. Da tut sich nichts. Versuch mal, ob die Tür aufgeht. Vielleicht sind sie drin zu Stein verwandelt. Die Tür ist ja wirklich offen. Mal sehen. Justus? Peter? Bob und Patrick durchsuchten das Haus. Doch sie fanden nichts, außer die Ledertasche für Justus' Ausrüstung. Just und Peter haben etwas entdeckt und sind auf Erkundung. Vielleicht ist Miss Agarwal ihnen nachgekommen und selbst gefangen worden. Die Gnomen haben sie gefangen. Erst suchen wir draußen den Garten ab. Da ist Justus' Kamera. Er hat etwas fotografiert. Wow, ein Gnom. Mann! Die Gnomen haben Peter und Justus erwischt. Ja, wir müssen sie suchen. Wir holen die Polizei und... Die würde uns bloß für verrückt halten. Also, im Haus und im Garten sind sie nicht. Aber gestern Abend waren sie hier und sind nicht zurückgekehrt. Vielleicht haben sie ein Zeichen hinterlassen. Komm, wir suchen mal die Umgebung ab. Bob ging zur Straße zurück. Das Theater lag am nächsten. Auch hier fand er kein Zeichen. Doch dann trat er auf etwas, das unter seinem Schuh knirschte. Peters Kreidestück! Er ist letzte Nacht hier gewesen. Schau mal, hier ist noch ein Stück. Es ist auseinandergebrochen. Patrick, schau dir das an. Da ist noch der Punkt zu sehen, wo es aufgeschlagen ist. Aufgeschlagen? Wo ist es denn runtergefallen? Vom Turm, da oben. Da ist ein blasses, blaues Fragezeichen. Patrick, wir müssen da rein. Hier um die Ecke ist der Eingang. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Bob zog einen runden Spiegel hervor. Es war ein neues Stück ihrer Ausrüstung. Er legte sich flach auf den Gehweg, hielt den Spiegel über die Hausecke hinaus und drehte ihn so, dass er den Weg überblicken konnte. Siehst du was, Bob? Ich sehe den Nachtwächter Rawley bei einer seltsamen Tätigkeit. Ich glaube, er hat etwas gestohlen. Jedenfalls bin ich sicher, dass Peter und Just im Haus sind. Na und worauf warten wir noch? Wir gehen hin und holen sie raus. Nein, wir brauchen die Polizei. Da dann ist vielleicht eine ganze Bande. Aha. Da kommen noch zwei Männer. Sie tragen Säcke zu einem Wagen. Such ein paar Polizisten und komm wieder her, Patrick. Die Zeit verrann. Warum kam Patrick nicht zurück? Jetzt kamen die Männer mit einem größeren Sack heraus. Er zappelte. Die Männer schoben ihn in den Wagen und holten dann einen zweiten, der noch praller und schwerer schien und sich ebenfalls bewegte. Ohnmächtig musste Bob es mit ansehen. Einer warf die hintere Tür des Transporters ins Schloss. Alle drei stiegen vorn ein und dann fuhr der Wagen an. Just, was glaubst du, wo die uns hinbringen? Da war von einem Schiff die Rede. Sie wollen auf dem Seeweg fliehen. Hast du gehört? Rolly will uns Silbersäcke an die Beine binden und uns über Bord werfen. Ja, aber denk daran, dass der Zauberkünstler Harry Houdini sich mit Handschellen fesseln, in eine Milchkanne stecken und ins Wasser werfen ließ. Und immer kam er lebendig zum Vorschein. Wenn ich Harry Houdini wäre, würde mich das ungemein beruhigen. Aber ich bin Peter Shaw. Ich habe keinerlei Übung. Ich mag nicht mit einem Silberschatz ins Seemannsgrab sinken. Vielleicht habt ihr Glück und Rolly verkauft euch in Asien als Sklaven. In der arabischen Wüste werden heute noch Sklaven gehalten. Los, ihr Zwerge, raus mit euch. Euer Bus kommt gleich. Euer Lohn habt ihr bekommen. Aber lasst euch nicht zu früh beim Geld ausgeben sehen. Wir verstecken uns erstmal, keine Sorge. Und dicht halten. Kein Wort darf über eure Lippen kommen. Wir reden bei der Polizei nie. Wir Lilliputaner halten zusammen. Sklaven oder Fischfutter? Sag mir wenigstens, dass wir eine Chance haben. Das kann ich nicht. Zu dieser Zeit wurden Justus und Peter mit einer Wagenlänge Abstand von Bob und Patrick verfolgt. Patrick war, nachdem er keinen Polizisten auftreiben konnte, zurückgekehrt, als Bob den Transporter wegfahren sah. Er darf uns auf keinen Fall entwischen, Patrick. Im Transporter sind Peter und Justus. Ich könnte auffahren und ihn in den Graben legen. Damit hätten wir ihn gestoppt. Ja, und vielleicht Justus und Peter umgebracht. Du weißt genau, dass es so nicht geht. Ob Justus oder Peter wohl das Walkie-Talkie benutzen können? Naja, ich schalte mal ein. Hallo Haken, hallo Haken. Die Aktion Tunnel, hört ihr mich? Bitte kommen, bitte kommen. Mann, Rolly funkt wohl auf der gleichen Frequenz. Hallo Aktion Tunnel, hier Haken, alles klar bei uns. Aktion Tunnel gut verlaufen. Hallo Haken, hätte nicht besser klappen können. Nur haben wir zwei Passagiere aufgelesen. An Bord überlegen wir uns, was wir mit ihnen anfangen. Ich melde mich wieder, wenn wir am Dock sind. Ende. Was war das? Wir haben uns bemerkt und uns sind Reifen zerschossen. Wir müssen anreisen. So, das wäre geschafft. Aber was machen wir jetzt? Der Transporter ist über alle Berge. Sollen wir zur Polizei fahren? Oh nein, ich habe vergessen, mir die Autonummer aufzuschreiben. Da gibt's wenig, was wir der Polizei berichten können. Na, hier sind sie dann gefahren. Also müssen wir auch da weiter. Patrick, wir müssen nach San Pedro. Die Männer haben von einem Hafen gesprochen und San Pedro ist der einzige in dieser Richtung. Du hast recht, Bob. Also nach San Pedro. Als könnten wir einpacken. Den Transporter finden wir nicht mehr. Er ist an einem Pier. So viel hat uns das Funkgespräch verraten. Aber es gibt in San Pedro eine Menge Piers. Bis wir die alle abgesucht haben. Moment. Der Sprechfunk. Sie vereinbarten doch, sie würden sich wieder verständigen. Aktion Tunnel. Aktion Tunnel. Boot zu Wasser gelassen. Nehmen euch in 5 Minuten bei Pier 37 an Bord. Die Aktion Tunnel. Ihr seid bereits in Sicht. Sehr gut. Machen wir Schluss. Wenn wir mit dem Boot ankommen, schwenkt dreimal ein weißes Taschentuch zum Zeichen, dass alles klar ist. Ende. Der grüne Wagen steht bei Pier 37. 5 Minuten haben wir Zeit. Wo ist Pier 37? Weiß ich nicht. Ich kenne mich in San Pedro nicht aus. Wir müssen jemanden finden, den wir fragen können. Möglichst einen Polizisten. Fahr los, Patrick. Patrick fuhr die Straße entlang. Da entdeckte Bob einen Polizeiwagen. Setz dich neben den Wagen da, Patrick, und drück auf die Hupe, was du kannst. Bitte, Herr Inspektor, wo ist Pier 37? Es geht um Leben und Tod. Pier 37? 3 Straßen zurück, dann geht's zum Hafen ab. Nein, das ist eine Einbahnstraße. Fahrt 4 Straßen zurück, dann links, zur nächsten Querstraße vor. Danke. Kommen Sie mit, 2 Jungen sind in größter Gefahr. Los, wenden, Patrick. Hey, das ist eine Strafe. Jetzt einbiegen, Patrick. Das ist zwar eine Einbahnstraße, aber so geht's am schnellsten. Verdammt, der Pier ist auf diesem Weg mit einem Eisengitter abgesperrt. Sie sind verhaftet. Sie haben auf der Fahrbahn gewendet, sind zu schnell gefahren und verkehrt in eine Einbahnstraße gefahren. Zeigen Sie mal Ihren Führerschein. Dazu ist jetzt keine Zeit. Wir müssen sofort durch zu Pier 37. Da wird heute nichts verschifft. Nun zeigen Sie schon den Führerschein. Oh, Herr Inspektor, begreifen Sie doch. Die Männer in dem Transporter da vorne wollen 2 Jungen entführen. Bitte helfen Sie uns. Halten Sie sie auf. Solche Mätzchen nützen euch jetzt gar nichts. Los, her mit dem Führerschein. Patrick, fahr los. Drück das Tor ein. Gute Idee. Hey, das wird Folgen haben. Auf Bob. Komm mit. Patrick raste auf Morley zu, packte ihn und warf ihn ins Hafenbecken. Nun stürzten Chuck und Gorilla auf Patrick. Er wich ihren Angriffen aus, packte jeden mit einer Hand beim Kragen und stieß auch sie ins Wasser. Bob hatte derweil die Hintertür des Transporters geöffnet. Peter, Just, seid ihr da? Bob, hol uns bloß aus den Rücken raus. 1-0 Bob. Sie sind verhaftet. Ich weiß schon gar nicht, wie viele Vorschriften Sie übertreten haben. Jetzt reicht es. Schnappt euch das Bordgar, dann habt ihr den richtigen erwischt. Was geht hier eigentlich vor? Und was habt ihr Burschen in den Säcken zu suchen? Soll das ein Scherz sein? Die 3 Detektive haben soeben einen Fall der Lösung zugeführt. Sie haben die Beute aus einem tollkühnen Bankraub sichergestellt. Die Täter versuchen gerade zu fliehen. Daher übergeben wir den Fall der zuständigen Obrigkeit. Sechs Tage waren seit jenem Sonntag vergangen. Den Jungen waren unzählige Fragen gestellt worden. Die Polizei erkannte schließlich, dass sie tatsächlich Bankräuber an der Flucht mit der Beute gehindert hatten. Doch es gelang nicht, die Verbrecher zu fassen. Und was die als Gnome verkleideten Lilliputaner anging, so stritten die alles ab. Es überrascht mich, dass die Polizei Raleigh oder zumindest Thriller bis jetzt noch nicht gefunden hat. Schließlich müsste gerade Thriller mit seinem Goldzahn besonders auffallen. Naja, Goldzähne haben viele Leute. Sogar ein Pfadfinder, mit dem ich im Museum zusammenschließe, hatte einen. Du hast einen Pfadfinder mit einem Goldzahn gesehen? Mann, Bob, warum hast du das nicht gleich gesagt? Och, ich hielt es für nicht wichtig. Und mir ist es eben erst wieder eingefallen. Aber merkst du denn nichts? Hättest du es mir gleich erzählt, dann hätte ich... Justus-san, Bob-san, Peter-san, ich komme euch Lebewohl zu sagen. Wir kehren zurück nach Japan. Was ist passiert, Haro? Wird die Ausstellung vorzeitig geschlossen? Oh nein. Aber der goldene Gürtel wurde nicht gefunden. Er war nicht im Museum, wie ihr vermutet hattet. Weitere Verdächtige wurden auch nicht festgestellt. Ja, und deshalb hat die Nakazami-Gesellschaft meinen Vater entlassen. Das ist für ihn ein schwerer Schlag. Taro, morgen ist der letzte Ausstellungstag, nicht wahr? Ja, Sonntagabend ist Schluss. Dann fliegen mein Vater und ich nach Japan zurück. Deshalb komme ich her, um von meinen Freunden Abschied zu nehmen. Stand nicht in der Zeitung, dass morgen nochmal ein Kindertag ist? Alle unter 12 haben freien Eintritt. Die Älteren zahlen die Hälfte des Eintrittspreises. Ja, das letzte Mal ging es ja, wie sagt ihr, drunter und drüber. Daher wurde beschlossen, nochmal einen Kindertag zu veranstalten. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Taro, ich habe eine Idee. Kann ich von deinem Vater Unterstützung erwarten? Oh ja, Er sagt, da die Polizei den Fall nicht aufgeklärt hat, will er es mit den drei Jungen versuchen. Na dann los. Bist du mit dem Auto hier? Mein Vater schickte mich im Auto mit Fahrer. Bob, Peter, wartet auf uns. Es kann sein, dass ich den ganzen Tag weg bin. Peter Shaw von den drei Detektiven. Prüft bitte alle unsere geheimen Ein- und Ausgänge, bis auf die Notausgänge 1 und 4. Geht mehrmals rein und raus. Ihr nehmt euch vor Tunnel 2, das rote Tor und den dicken Bauch. Überprüft, ob sie völlig in Ordnung sind. Bis dann. Just kam ein Taxi an. Es fuhr über den Hof bis zum Wohnhaus. Justus stieg aus und bezahlte. Er ging ins Haus, das Taxi fuhr ein Stück weiter, hielt nochmal an und Taro rannte durch die Hintertür ins Haus. Lieber Himmel, was hast du jetzt wieder im Sinn, Justus? Du hast dir den besten Anzug an und wie der um den Bauch spannt. Ja, ist schon gut, Tante Mathilda. Wenn du dich wieder in einen Bankraub verwickeln lässt, so lass dir gesagt sein, dass ich strikt dagegen bin. Mit anderen Worten, ich missbillige es. Um es rundheraus zu sagen, ich verbiete es dir. Ich versuche, Taro behilflich zu sein. Sein Vater hat einen wertvollen Gürtel verlegt und ich möchte beim Suchen helfen. Einen Gürtel verlegt? Ich habe den Tatbestand mehrmals bedacht, kann aber daran nichts Riskantes entdecken. Also gut, du kannst dich beteiligen. Gut, wir wollen uns mit Bob und Peter zu einer Besprechung draußen im Hof treffen. Ach ja, euer Club. Dann geht nur los. Hoffentlich kannst du dem Vater dieses jungen Mannes erfolgreich bei der Suche nach dem verlorenen Gürtel helfen. Wir legen Wert darauf, dass keiner von unserem Gast erfährt. Ich werde deshalb Taro von Patrick und Kenneth in einem Karton rübertragen lassen. Justus, wozu denn das wieder? Lass ihn, Mathilda. Du weißt doch, dass Justus oft seltsame Dinge tut. Habt ihr meine Anweisungen gefolgt? Ja, sicher. Aber es ging uns gegen den Strich. Ein paar Kinder ließen an der Straße Drachen steigen. Die haben uns vielleicht gesehen. Sehr gut. Ich habe einen spannenden Vormittag verbracht. Später berichte ich euch davon. Aber erst wollen wir Taro etwas von unserem Abenteuer erzählen. Draußen wurde es immer dunkler. Der Nachthimmel wurde tiefschwarz. Da knöpfte Justus seine Jacke auf. Alle konnten sehen, was ihn so dick erschienen ließ. Justus trug den goldenen Gürtel. Wo hast du denn den her? Wieso hast du ihn mitgebracht und nicht zurückgegeben? Ehe Justus antworten konnte, hob sich die Einstiegsklappe von Tunnel 2. Ein kleiner Mann, der ein Messer schwenkte, starrte zu ihnen herauf. Gleichzeitig hob sich auch die Klappe, die den Zugang vom roten Tor her bildete. Und ein anderes Männchen, ebenfalls bewaffnet, tauchte auf. Und wie auf Verabredung wurde auch die Tür im Wagen, zu welcher der dicke Bauch führte, aufgerissen. So, ihr Burschen, jetzt holen wir uns das Ding. Gebt den Gürtel her. Alarmstufe Rot, höchste Gefahr, ab durch die Mitte. Polizei, keine Bewegung. Seid alle verachtet. Das war's. Die Lilliputaner sitzen in der Falle. Da siehst du, Vater. Der Plan von Justus hat wunderbar funktioniert. Der Gürtel ist wieder da und die kleinen Diebe sind erwischt. Justus Hahn, verzeih mir gütig meine anfängliche Grobheit. Bitte, Sir. Sie mussten ja annehmen, dass die Polizei die Sache mit mehr Erfahrung angehen würde. Bei gewöhnlichen Verbrechern ja, aber nicht bei solchen. Mein Sohn, ich bin erfreut, dass du mich überzeugt hast, auf deine Freunde zu hören. Nun werde ich den Gürtel hüten. Er ist sehr kostbar. Ihr habt meine Ehre gerettet. Nochmals danke. Wir müssen gehen, aber in Gedanken bleiben wir bei euch. Just, diese Lilliputaner. Das waren dieselben, die Raleigh beim Bankraub geholfen haben, oder? Richtig. Sie sind in Wahrheit ausgekochte Verbrecher. Und es wurde Zeit, dass man sie schnappte. Sie haben schon viele Verbrechen begangen, als Kinder verkleidet. Aber... Ha! Jetzt hab ich's. Dann ist das doch die Bande, die den goldenen Gürtel geklaut hat. Sicher ist sie das. Damals sagte ich doch schon, dass es das Werk einer gut organisierten Bande sein musste. Und Lilliputaner sind ja auch Männer, nur eben kleine. Sie waren als Pfadfinder verkleidet, deshalb fiel überhaupt kein Verdacht auf sie. Wer sollte auch bei Verbrechern an Kinder denken? Ich wäre schon früher darauf gekommen, wenn Bob das mit dem Goldzahn eher erwähnt hätte. Alfred Hitchcock lehnte sich in seinem luxuriösen Büro auf dem Drehsessel zurück. Gut gemacht. Ihr habt also Agatha von ihren Gnomen befreit. Es waren also verkleidete Lilliputaner. Aber sagt mir, wie war Agatha zumute, als sie erfuhr, dass ihr Neffe Roger von Rawleys Vorhaben wusste, sie mit falschen Gnomen zu schrecken? Erst war sie empört, aber Roger hatte nicht gewusst, dass der Spuk zu einem Verbrechen gehörte. Er war ganz zerknirscht und Miss Eggerbam hat ihn verziehen. Sehr schön. Aber ich muss gestehen, dass ich die Sache mit dem goldenen Gürtel nicht begreife. Also, wie er gestohlen wurde. Wo er versteckt war. Und wie du, Justus, die kriminellen Lilliputaner zum Überfall auf euch verleitet hast, so dass die Polizei nur zuzugreifen brauchte. Das war so. Ich brauchte lange zu erkennen, wie alles zusammenpasste. Bis Bob erzählte, dass er einen Pfadfinder mit einem Goldzahn gesehen hatte. Aha. Verrate mir bitte, was einer schon an einem Pfadfinder mit Goldzahn Auffälliges finden kann. Kleine Jungen verlieren die Milchzähne und die zweiten bleibenden Zähne wachsen nach. Niemand würde einem Kind einen Goldzahn einsetzen. Der würde ja ausfallen, sobald darunter der zweite Zahn durchbricht. Ach, aber natürlich. Nur ein Mann kann einen Goldzahn haben. Also hattest du den Pfadfinder sofort als Erwachsenen durchschaut. Genau. Mit seinen Freunden ging ein Dutzend anderer kleiner Pfadfinder unter, ohne aufzufallen. Eine gerissene Bande. Diese Lilliputaner sind eine Gruppe von 4 Akrobaten aus Europa. In letzter Zeit hatten sie in Hollywood nicht mehr so viele Arbeitsmöglichkeiten und beschlossen einen Einbruch. Da kam die Juwelenausstellung hierher. Es wurde bekannt gegeben, dass ein Kindertag veranstaltet wurde. Mit freiem Eintritt für alle Kinder in Pfadfinderuniformen. Das verschaffte den Lilliputanern die Gelegenheit. Denn als Kinder verkleidet waren sie schon oft aufgetreten. Zur gleichen Zeit trat Rolly an sie heran, der Lilliputaner suchte, damit sie ihm als Gnomen maskiert bei einem Bankraub halfen. Die Lilliputaner wurden mit Rolly einig, der eine Bekannte anheuerte, die sich als Gruppenleiterin verkleidete und die 4 Lilliputaner als Pfadfinder ins Museum führte. Diese Frau gab Mr. Frank telefonisch den Auftrag, im Museum einen ablenkenden Zwischenfall zu inszenieren. Als sich alle Aufmerksamkeit ihm zuwandte, kletterten die 4 Lilliputaner rasch die Treppe zur Galerie hinauf. Und im nächsten Augenblick ging das Licht aus. Ich bin überzeugt, dass das Rollys Werk war, als Gegenleistung für die Hilfe bei seinem eigenen Vorhaben. Er durchschnitt die Stromkabel. Inzwischen standen die 4 auf der Galerie, während unten alles in höchster Aufregung war. Die Lilliputaner hatten ein Stück Nylonseil. 3 Lilliputaner hielten das Seil, während einer daran herunterkletterte, mit einem Fußtritt die Glasvitrine zertrümmerte, den goldenen Gürtel herausfischte und dann wieder zur Galerie hochgezogen wurde. Jetzt begreife ich, warum sie ausgerechnet den goldenen Gürtel und nicht die Regenbogenjuwelen stahlen. Der Schaukasten mit den Juwelen stand frei in der Mitte des Raums und entzog sich ihrem Zugriff. Nach dem Diebstahl mussten sie den Gürtel verstecken, weil sie ihn ja nicht unbeobachtet hinaustragen konnten. Du sagtest, sie hätten den Gürtel im Museum versteckt. Dort wurde nachgeforscht, doch den Gürtel fand man nicht. Wieso blieb er unentdeckt? Ja, die Lilliputaner hatten das Versteck sorgfältig ausgewählt. Sie konnten sich sicher sein, dass der Gürtel nicht gefunden wurde und sie später zurückkommen konnten und ihn abholen. Ich fand den Gürtel, versteckte ihn unter meinen Jacke und ging dann zu der Pension, wo die Lilliputaner wohnten. Scheinbar war ich allein, aber natürlich verfolgten mich unauffällig Polizisten. Ich wandte mich an den Lilliputaner mit dem Goldzahn, weil ich sicher wusste, dass er zur Bande gehörte. Er tat so, als wüsste er nicht, wovon ich sprach, aber er wusste, dass ich mitgeholfen hatte, Rollys Bankraub auflegen zu lassen. Ich erzählte ihm, dass es mir jetzt leid tue, Rollys Beitrittsangebot zur Bande ausgeschlagen zu haben und dass ich schnell zu Geld kommen wolle. Das begriff er sofort. Alle Kriminellen wollen das. Deshalb glauben sie, dass das bei anderen auch so sein muss. Ich sagte, ich hätte den goldenen Gürtel, wüsste aber nicht, wie ich ihn loswerden soll. Also sah ich bereit, ihn für den Betrag zu verkaufen, den Rolly den 4 gezahlt hatte. $40,000. Ich öffnete meine Jacke und ließ ihn den Gürtel sehen. Und ihm fielen fast die Augen aus dem Kopf. Ich sagte, ich gäbe ihm Bedenkzeit bis Mitternacht. Bis dahin würde ich mit meinen Freunden in meinem Hauptquartier der Firma Jonas sein. Sie könnten kommen, das Geld mitbringen und sich dafür den Gürtel abholen. Aha. Und da du wusstest, dass du es mit Kriminellen zu tun hattest, war dir klar, dass sie versuchten, dir den Gürtel wegzunehmen, statt ihn zu kaufen? Ja, Sir. Aber selbst wenn sie gekommen wären, um ihn zu kaufen, hätte es ausgereicht, um sie zu überführen. Also deshalb hast du verlangt, dass wir an dem Tag so oft durch unsere Geheimgänge ein- und ausgingen. Die Kinder, die uns dabei zuschauten, waren verkleidete Lilliputaner. Du hast damit nur bezweckt, dass sie sich auf den Überfall umso gründlicher vorbereiten konnten. Wenn du das nächste Mal unser Leben aufs Spiel setzt, dann sag uns bitte vorher Bescheid. Ich hatte uneingeschränktes Zutrauen in unseren Notausgang 1. Und die Lilliputaner mussten genau erfahren, wie man zu uns reinkommt. Taro hatte ich bei mir, damit er sich vor seinem Vater bewähren konnte. Nur durften das die Lilliputaner nicht erfahren, sonst hätten sie Verdacht geschöpft. Die Lilliputaner starteten ihren Überfall genau so, wie ich es mir gedacht hatte. Wir flüchteten und sie wurden geschnappt. Allerdings. Meine Frage hast du umgangen. Wo hatten die Lilliputaner den Gürtel versteckt? Mir fiel die Lösung selbst schwer, bis ich bedachte, dass sie Akrobaten sind. Vor Miss Eggewims Haus kletterte einer dem anderen auf die Schultern, damit sie ans Fenster klopfen konnten. Und dadurch kam ich darauf, dass sie... Einen Augenblick. Lass sehen, ob ich deine Ermittlungen nachvollziehen kann. In dem Bericht wird beschrieben, dass unmittelbar unter der Decke der beiden Kuppelsäle ein breiter Sims umläuft. Diese benutzte man früher zum Aufhängen von Bildern. Ich kann mir vorstellen, dass die Lilliputaner Museum diesen Sims bemerkten. Sie waren sicher, dass ihn dort niemand vermuten würde. Als sie den Gürtel gestohlen hatten, bildeten sie eine lebendige Leiter und der Oberste legte den Gürtel auf eine abgeflachte Oberseite des Sims, wo er von unten nicht gesehen werden konnte. Trifft das zu? Nein, Sir, Ihre Erklärung trifft nicht ganz zu. Na, hör mal, wenn ich einen Film darüber gedreht hätte, wäre dies mein erwähltes Versteck gewesen. Wo steckt denn nun der Gürtel? Ich hatte es mir genauso zusammengereimt wie Sie. Aber als ich im Museum eine Leiter hinaufstieg, entdeckte ich, dass der Sims in einer schrägen Rundung nach außen abfiel. Es gab keine ebene Fläche, worauf der Gürtel hätte liegen können. Aber dann spürte ich im Gesicht einen kalten Luftzug. Und dann wurde mir alles klar. Aha, die Klimaanlage. Genau. Ganz dicht unter dem Sims war eine Öffnung für die Klimaanlage des Museums. Das Gitter davor ließ sich abnehmen. Der goldene Gürtel war in einer schwarzen Schnur im Lüftungsschacht aufgehängt. Ausgezeichnet. Diesmal habt ihr im Grunde zwei Fälle aufgeklärt, zwischen denen das in beide verwickelte, diebische Lilliputaner-Quartett den Zusammenhang darstellt. Das ist schon eine Meisterleistung, selbst für die drei Detektive. Was steht jetzt auf eurem Programm, Freunde? Unterricht im Sporttauchen. Ich frage mich, ob es nicht nutzbringender wäre, wenn wir uns weiter in der Kunst logischer Schlussfolgerung übten. Ich möchte wissen, ob wir die Regenbogenjuwelen stehlen könnten. Was hast du gesagt? Ich sagte, ich möchte wissen, ob wir die Regenbogenjuwelen stehlen könnten. Das heißt, wenn wir Diebe wären. Aber das sind wir nicht. Juwelendiebstahl ist riskant. Man wird gejagt und abgeknallt. Im Übrigen halte ich es mit dem alten Spruch, ehrlich wert am längsten. Sehr richtig. Du meinst die Edelsteinsammlung im Petersen-Museum. Petersen-Museum? Wo ist das denn? Auf einer Anhöhe bei Hollywood. Ein alter Bau, der dem Ölmillionär Jonathan Petersen gehört hatte. Er hat das Haus der Öffentlichkeit als Museum hinterlassen. Die Schmuckausstellung wird von der japanischen Firma Nagasami finanziert und wandert durch ganz Amerika. Interessant sind die Regenbogenjuwelen, Edelsteine, die so angeordnet sind, dass sie in allen Regenbogenfarben funkeln. Die Steine sind jeweils Tausende von Dollars wert. Als Kollektion haben sie Millionen wert. Ja, und dann gibt es da noch einen goldenen Gürtel, besetzt mit Smaragden. Er wiegt über 6 Kilo. Früher war er im Besitz des japanischen Kaiserhauses. Du spinnst, Just. Solche Schätze kann keiner stehlen. Die sind bestimmt so scharf bewacht wie ein Banktresor. Sogar noch schärfer. Im Raum befinden sich ständig Aufseher. Die Sammlung wird über eine Fernsehkamera ununterbrochen überwacht. Nachts wird der Raum mit einem Gitterwerk aus unsichtbaren Strahlen durchschossen. Wird einer der Strahlen unterbrochen, löst dies ein Warnsignal aus. Außerdem sind in das Glas der Schaukästen dünne Drähte eingelassen, die ebenfalls mit dem Warnsystem verbunden sind. Also kann sie auch keiner stehlen. Ja, aber sie verleiten dazu, nicht? Ja, was heißt hier verleiten? Wir beschäftigen uns mit der Aufklärung vom Verbrechen und nicht mit ihrer Planung und Ausführung. Nur haben wir zurzeit keins aufzuklären. Und wenn wir herausfinden, ob man die Nagasami-Sammlung stehlen könnte, werden wir wertvolle Erfahrungen für die Aufklärung künftiger Juwelendiebstähle sammeln. Damit verschwenden wir doch nur die Zeit. Es würde sich eher lohnen, wenn wir uns mehr im Tauchen übten. Ganz meine Meinung. Gehen wir zum Tauchen. Also, 2-1, Justus. Du bist überstimmt.